1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, eine neue Woche beginnt und wir sind natürlich auch wieder da. Ihr seid auch da, das freut mich sehr. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Freie Themennacht, wie immer montags. Wenn ihr also gerne mit mir sprechen wollt, 0800 220 50 50, eine kostenfreie Nummer, oder mailt domian@twitter.de. Die erste Anruferin heute Nacht heißt Ramona. Ramona ist 40 Jahre alt. Hallo Ramona. Hallo Domian. Hallo Ramona. Weswegen rufst du mich an? Das geht eigentlich um meine Träume. Das geht darum, ich habe letztes Jahr meine Tochter verloren, die hat sich das Leben genommen. Und jetzt ist das, sie hat sich vor dem Zug geworfen. Wie alt war deine Tochter? 21. Sie hat sich vor den Zug geworfen? Mhm. Voriges Jahr? Ja. Mhm. Warum? Also im letzten Jahr, ne? Ja, warum? Ja, da wurde viel geredet und im Endeffekt hat eine Freundin von ihr mir erzählt, dass es so gewesen ist, dass sie früher von der Arbeit nach Hause gekommen ist und ihren Freund mit jemand anderen im Bett erwischt hat, mal auf krass Deutsch gesagt. Ja, also war das so eine Affekthandlung? Ja, und dann hat sie den Schlüssel wohl hingeworfen zu ihm oder er hat ihr ihn abgenommen, hat sie ihr Fahrrad genommen, ist zu den Bahngleisen und das war alles innerhalb von einer halben Stunde. Das heißt, da ist nichts an einem Abschiedsbrief oder so hinterlegt, weil sie gar keine Möglichkeit hatte. Sie hat es wirklich im Affekt gemacht. Ja, so eine Kurzschlusshandlung. Kurzschlusshandlung, ja, genau. Ja. Sie hat einen festen Job gehabt. Sie ist zweimal im Jahr in Urlaub gefahren. Sie hat alles gehabt eigentlich. Mhm. Und wir hatten oder konnten auch immer über alles reden und so. Und da war gar nichts. 4 Wochen vorher ist sie ausgezogen. Ach so, 4 Wochen vorher erst. Ja. Gott, was für ein Schock für dich. Ja, das war ganz schrecklich. Was für ein Schock. Also das kann man gar nicht erklären, was das für ein Gefühl ist. Lebst du mit ihrem Vater zusammen? Nee, nicht mehr. Der Vater, von dem habe ich mich getrennt. Und von meinem jetzigen Mann habe ich mich auch getrennt, wo ich auch der Meinung bin, dass das viel damit zu tun hat. Der einzigste halt, den ich eigentlich noch habe, das sind meine 3 Jungs, die ich habe. Wie alt sind die? Also mein ältester Sohn ist gerade 21 geworden, 20 und 17, ne? Ja, aber die Tochter war auch 21, wie geht das? Ja, also, ne, die war 21. Ach, sie war 21, Entschuldigung, ja. Ja, Entschuldigung, genau. Ja. Du hast gerade gesagt, du wolltest mit mir über deine Träume reden. Ja, das ist immer dieser Traum, der immer wieder kommt. Ich stehe in der Mitte von den Bahngleisen, meine Tochter steht auf der rechten Seite und zieht an meinem Arm. Und meine Jungs auf der anderen Seite und ziehen an meinen Arm und sagen, Mama, komm mit und Mama, bleib hier. Und nun ist das bei jedem Traum, meine Mutter ist vor 4 Jahren gestorben und mein Bruder vor 2 Jahren, die stellen sich auf der Seite, wo meine Tochter ist. Und alle Menschen, die noch leben und die ich lieb habe, irgendwo auf der anderen Seite bei meinen Jungs und ziehen an diesen Arm und sagen, bleib hier. Was für eine Symbolik. Wenn ich einschlafe und wach werde und dann wieder einschlafe, dann kommt dieser Traum immer wieder. Ne? Wie oft hast du denn diesen Traum? Also er ist fast jede Nacht da. Fast jede Nacht. Fast jede Nacht. Wie lange hast du denn gebraucht, um überhaupt zu begreifen, dass deine Tochter nicht mehr da ist? Jetzt noch nicht. Bis jetzt nicht. Ich bin immer noch der Meinung, dass sie irgendwann die Tür aufschließt und reinkommt. Wer hat dir damals die schlimme Nachricht überbracht? Also das war auf dem Sonntag und sie war auf einmal verschwunden und dann haben mich alle möglichen Leute angerufen, ob sie bei mir wäre und dann habe ich ihren Freund zu fassen gekriegt und er hat dann gesagt, hast du das noch gar nicht gehört, sie hat sich vor den Zug geworfen und da habe ich zu ihm gesagt, ey, ich bin nicht rum und so und dann sagt er, ja, dann ruf doch diese Nummer an und dann habe ich diese Nummer angerufen. Und da hat sich die Kripo gemeldet und die Frau sagte, sind Sie zu Hause? Ich sag ja, bleiben Sie bitte da, wo Sie sind, wir kommen. Und dann kamen die und erzählten mir das. Und dann sagte ich, das ist ein Scherz, das glaube ich alles nicht. Und dann sagte er, was können wir jetzt für Sie tun? Und daraufhin habe ich dann nur gesagt, ich möchte, dass das nicht wahr ist und das stimmt nicht und so. Und dann musste ich halt zum Bestattungsunternehmen da und die hatten dann den Ausweis und so von ihr. Und aber du musstest sie nicht noch einmal anschauen. Ich hätte das gekonnt, aber die haben gesagt, die hätten mehrere Stunden gebraucht, um sie operieren zu müssen, um sie ansehnlich zu machen. Hast du heute noch Kontakt mit ihrem Freund? Nee. Weißt also, du? Wir hatten die Anfangszeit zu ihrem Freund, da war das noch, aber er hat mir per SMS geschrieben, wenn ich dich sehe, habe ich zu viele Erinnerungen an sie, obwohl er hat schon wieder eine neue Freundin und das war auch kurz danach, hatte er dich schon wieder. Deine Tochter hat ihn ja erwischt mit einer anderen Frau. Ja. Und daraufhin hat sie das ja dann getan. Hast du irgendwann ein Gefühl verspürt in dir, dass du ihm auch die Schuld gibst, dass er es ausgelöst hat? Ich habe Hassgedanken ihm gegenüber, Mordgedanken gehabt. Ich habe alles gehabt. Ist das heute auch noch so? Zum Teil. Ja. Weil das geht jetzt nicht so, dass ich habe keine guten Wochen. Das geht um Stunden. Das ist manchmal schlägt meine Stimmung von einer Minute auf anderen um. So. Ja. Weißt du denn, oder das hast du wahrscheinlich mitbekommen, wie er die erste Zeit damit umgegangen ist? Hat er sich auch große Vorwürfe gemacht? Man hat mir gesagt, dass er sich auch viel die Schuld gegeben hat, ja. Wobei das natürlich ein sehr schwieriger Fall ist. Und ja, das ist natürlich schlimm, was er da gemacht hat. Aber das darf natürlich auch keine Ursache dafür sein, dass man wiederum dann so etwas tut, was deine Tochter getan hat. Insofern kann man da, glaube ich, eine Schuld niemandem zuweisen. Es ist ein Unglück. Es ist ein furchtbares Unglück. Deine Tochter ist durchgedreht, ganz einfach, weil sie traurig war. Das ist und somit haben sich alle Ereignisse aufeinander. Es kam, mein Sohn kam in Haft einen Tag später oder einen Tag vorher. Und einen Tag vorher hatte mein anderer Sohn, der wurde 18 zu dem Zeitpunkt, das lief alles. Und da haben die noch gefeiert von Samstag auf Sonntag und da war alles noch in Ordnung und so. Ja, und somit kam das. Ja. Ich habe mich um nichts mehr gekümmert. Mein Leben ist total aus den Bahnen geraten, eben mit allem. Ich selber, ich habe über 50 Kilo abgenommen, bin eben in den Drogensumpf geraten. Du bist in den Drogensumpf geraten? Nach dem Unglück? Ja. Was heißt das? Was hast du für Drogen genommen? Also, das ist wie Heroin eben halt, ne? Heroin? Ach, hast du denn da, wie alt bist du? 40. Hast du früher da auch schon mal Kontakt gehabt? Gar nichts, überhaupt nicht. Wie kommt man denn, wenn man gar nicht mit der Szene vertraut ist, wie kommt man da ran? Ja, das ist eben halt, wenn da dann, was Bekannte sind, die sagen, komm, ich weiß was, das hilft dir darüber weg. Und dann sind die Gefühle wie ausgeschaltet und so war es dann eben halt auch. Ehrlich, solche Bekannte hast du, die dir Heroin angeboten haben, um über die Gefühle hinwegzukommen? Ja, da waren so ein, zwei dazwischen. Wie schlimm. Wie sieht das denn jetzt im Moment aus? Hast du noch, bist du in einer Abhängigkeit zu einer... Ja, würde ich sagen. Das heißt, du konsumierst immer noch Heroin im Moment, um einfach mal ein bisschen Ruhe zu haben? Ja, einfach um diese Gefühle abzuschalten, um einfach nicht dran zu denken und... Wie oft machst du das? Jeden Tag. Jeden Tag? Wie finanzierst du das? Ja, zum Anfang, ich habe viel gearbeitet und so, war selbstständig früher, habe viel verkauft, ja. Das heißt, da ist irgendwie noch Geld da, um das zu finanzieren. Das heißt aber auch, dass du dich kaputt machst im Moment. Kein Strom. Kein Strom? Auch nicht, ne? Das heißt, man hat dir den Strom abgestellt, weil du das nicht mehr bezahlen kannst? Ja, genau. Aber du kannst ihn... Aber du kannst jeden Tag Heroin bezahlen? Wie geht das? Ja, das kann man eigentlich gar nicht. Geht das gar nicht. Aber dann hat man halt Freunde, Bekannte, die meinen, das zustecken oder leihen das Geld. Und ja, so kommt das dann eben. Und dann war ich, aber ich habe den ersten Schritt habe ich schon gemacht. Ich habe mit unserer Pastorin gesprochen. Und die hat mir dann empfohlen, zum Arzt zu gehen und dann so eine Ersatzdroge zu bekommen. Ja, genau. Hast du das getan? Ja. Aber du, dann würde ich auch wieder ein bisschen zunehmen und so. Aber dennoch nimmst du weiter Heroin? Aber weniger. Ja, weniger geht nicht. Also weniger als vorher, auf jeden Fall. So. Mensch, Ramona, das hört sich aber nicht gut an. Nein. Das hört sich nicht gut an. Das hört sich so an, als würdest du jetzt dein Leben und deine Gesundheit auch kaputt machen. Natürlich kann man das verstehen, dass man, wenn man so vom Schicksal aus der Bahn geschleudert wird gerade. Dann, ja. Aber ich glaube, du hast gesagt, dass die Jungs deine ganze Stütze, dein Leben. Aber du entziehst ja letztendlich auf Dauer deinen Jungs die Mutter, wenn du dich kaputt machst. Mhm. Bei allem Respekt vor deiner Trauer finde ich, dass das der falsche Weg ist. Es gibt sicher andere Möglichkeiten über eine gute psychiatrische Behandlung, dass du vielleicht medikamentös etwas abgefedert wirst, aber nicht auf der Basis von Heroin. Nee. Ich würde gerne, dass du sowohl was den Traum anbelangt, als auch was diese Drogengeschichte betrifft, sehr gerne, dass du weitergehend mit meiner Psychologin sprichst. Mhm. Und ich glaube auch, das sage ich jetzt mal so intuitiv, dass du das nicht richtig machst. Ich glaube, wenn du ein Ersatzprodukt bekommst, dann musst du mit dem Heroin ganz runter. Aber da bin ich nicht der Fachmann, das genau zu erklären. Da kriegst du von uns jetzt auch noch Informationen an die Hand. Mach dich nicht kaputt. Mach dich nicht kaputt. Das würde deine Tochter nicht wollen und deine Söhne brauchen dich. Ja. Ja, das ist immer so. Ja, einfach gesagt. Ja, ich weiß. Aber man muss das manchmal auch einfach jemandem mal so ganz einfach sagen. Weil ich glaube, wenn man selbst in der Situation ist, ist man in einem solchen Strudel und in einem solchen Tunnel, dass man gar nicht mehr weiß, was man tut. Nee, das stimmt. Und man weiß auch gar nicht, man funktioniert einfach nur. Also Leben kann ich das nicht mehr nennen. Ja, aber ich glaube, dass du auch schon gar nicht mehr funktionierst, wenn du eine solche harte Droge brauchst dafür. Ich habe wirklich Sorge um deine Gesundheit, Ramona. Wir werden jetzt mal eingehend im Hintergrund überlegen, was wir dir an die Hand geben können. Mhm. Und dann musst du es tun. Okay. Und dann musst du es versuchen, auch wirklich mit Kraft zu tun. Ja. Für deine Jungs. Das werde ich tun. Alles Liebe und wir rufen gleich wieder an, Ramona. Alles klar, danke. Auf Wiederhören. Tschüss. Olaf ist hier. Olaf ist 22. Guten Morgen, Olaf. Hallo. Hören Sie mich? Ja. Hallo Olaf, schön, dass du da bist. Alter, stimmt, 22? 23. Genau, also ich sehe das ein bisschen hier verschoben vom Fernseher, also ich gehe mal am besten woanders hin. Sonst irritiert das ein bisschen, genau. So, genau. Du hast mich angerufen. Ja, ich hatte angerufen und zwar habe ich schon seit 2,5 Jahren eine Freundin. Und da bin ich leider schon mehr als nicht nur einmal fremdgegangen und ich ringe halt mit dem Gedanken, ihr das jetzt zu erzählen. Und das Ding ist, ja, ich weiß noch nicht, ob ich es machen soll oder nicht, weil es ist halt schon eine schwere Sache, weil mir liegt schon viel an ihr. Und als es das erste Mal passiert ist, da ging es mir schon nicht gut. Und wie oft bist du denn fremdgegangen schon? Naja, wie man halt das zu Fremdgehen halt zuzählt. Also mit anderen Frauen habe ich schon 4 bis 5 Mal geschlafen. In den 2,5 Jahren? Genau. Ja. Also jetzt in den letzten Wochen ist es so, oder letzten Monaten war das auch öfters und sonst. Wann hat das angefangen? So schon direkt am Anfang eurer Beziehung oder eher in der letzten Zeit? Also eher in der letzten Zeit war das, also das kann man so jetzt in den letzten 9 bis 11 Monaten sagen. Ach so. Was sind das für Frauen, mit denen du fremdgegangen bist? Ja, teilweise halt welche, die man auf Partys kennenlernt, aber es waren natürlich auch Damen aus Bordellen oder... Ach so, du gehst auch ins Bordell ab und an. Genau. Ja. Also die einerseits so eine Nachtgeschichten, die du irgendwo auf Partys kennengelernt hast, und das andere Mal richtig Sex für Bezahlung dann. Genau. Warum hast du es? Ja, teilweise ist es halt, man ist halt noch jung und man geht halt dann schon so mit seinen Kumpels feiern. Und dann endet es halt, also es ist das erste Mal, ist es halt so geendet, dass man natürlich dann in sowas dann reingegangen ist. Und ja, aber jung ist ja noch keine Erklärung. Nee, das ist nicht, aber man hat dann schon so ein, also es ist nicht so wie was, so wie Gruppenzwang, das kann man nicht sagen, aber dann will man sich natürlich da auch schon irgendwie beweisen, wenn dann... Also ein bisschen schon, ein bisschen Gruppenzwang. Das heißt, stimmt das, dass du weniger aus Geilheit irgendwo anders hingehst, als denn, dass du dich vor den Jungs beweisen willst? Also natürlich, wenn man da ist dann und was also man Alkohol getrunken hat, dann denkt man da nicht viel nach, aber man steht dann schon da und man will dann schon nicht da als, sagen wir mal, Schlappschwanz dastehen. Und dann passiert das. Mhm. Was ist denn das für eine Beziehung zu deiner Freundin? Beschreib mir die mal. Also, ja, es ist schon, wir sehen uns auch eigentlich schon fast jeden Tag. Mhm. Also zusammen wohnen wir noch nicht. Also es war auch schon in Planung, aber das sind dann halt so diese Schritte, die mich dann halt dann auch zum Überlegen bringen, ob das dann halt wirklich weitergehen soll, weil... Na, das ist noch keine Antwort auf meine Frage. Wie beschreiben wir die Beziehung? Wir sehen uns jeden Tag. Ein bisschen mehr Butter bei die Fische. Wie intensiv ist sie? Wie groß ist die Liebe? Was bedeutet sie dir? Also sie bedeutet mir schon viel. Also wir sind ja schon seit 2,5 Jahren zusammen. Wir kennen uns halt auch schon länger. Und ich weiß nicht, ob es vielleicht wirklich daran liegt, dass man, dass es das mit dem ganzen Sexleben etwas nachgelassen hat jetzt die letzten Monate. Ah, da bist du in gewisser Weise unzufrieden? Genau, damit, ja, da bin ich sehr unzufrieden. Also das läuft nicht so, wie du es gerne möchtest? Genau. Weil du sie nicht mehr attraktiv genug findest? Oder weil sie langweilig ist? Das kann man nicht sagen. Man hat sich halt schon so irgendwie eingelebt und das hat irgendwie mit der Zeit immer mehr nachgelassen und man sucht dann doch schon so irgendwo seine Reize dann, wenn man irgendwo weg ist. Findest du sie nicht mehr wirklich scharf? Also ich finde sie schon noch attraktiv, aber es, von ihr kommt halt leider nicht mehr so viel wie am Anfang. Achso, das heißt, wenn sie aktiver und aufmerksamer wäre sexuell, dann würdest du auch schon wieder darauf einsteigen. Genau, das könnte ich. Also hast du dich denn mal beklagt bei ihr und hast gesagt, pass mal auf, irgendwie, ich bin damit unzufrieden mit der Situation? Also klar, man probiert das halt immer wieder und wenn man halt immer wieder auch wieder einen Korb bekommt und es dann nicht so läuft, dann hat man dann auch nicht mehr Lust, dann weil so eine Enttäuschung. Hast du eine Ahnung, warum das bei ihr so ist? Hat sie irgendwas mal eine Andeutung gemacht? Ich meine, 2,5 Jahre ist ja nur auch noch nicht so lange. Mhm. Hat sie eine Andeutung gemacht? Ja. Andeutung habe ich jetzt so leider keine gesehen. Also am Anfang war das natürlich noch alles ein bisschen wild. Aber das hat dann... Nee, Andeutung, warum sie keine Lust mehr hat, meine ich. Also eigentlich nicht, nee. Also teilweise sind das halt auch immer so Stresssachen, ob es jetzt um die Uni geht, wieder lernen oder so. Achso, ja, die üblichen Ausreden. Ja, genau. Kann ja mal passieren, aber auf Dauer ist das natürlich alles nicht befriedigend. Ja, ist natürlich eine üble Situation. Du hast eine Freundin, die du eigentlich ganz gut findest, aber irgendwie sexuell auch schon nach 2,5 Jahren eher frustriert bist und gehst fremd mit fremden Frauen oder mit Mädels aus dem Gewerbe. Genau. Und jetzt überlegst du es deiner Freundin zu sagen, dass du das tust. Ja. Mit welchem Ziel? Also zum einen mit mir selbst in Reihen zu kommen, weil man hat ja schon so dieses bedrückende Gefühl, teilweise auch. Also man sieht da die Dinge schon ganz anders, wie jetzt, wie es halt beim ersten Mal passiert ist. Aber trotzdem, das denke ich mal nicht, dass es so weitergehen kann. Auch ihr gegenüber, das ist nicht, glaube ich, sehr fair, dass es das Ganze so ist. Ja, was versprichst du dir davon, wenn das offengelegt ist? Was glaubst du, was dann passiert? Also ich denke nicht, dass sie das oder generell, dass ein Mann oder eine Frau sowas verzeihen kann, weil es ist auch nicht verzeihbar. Aber ich weiß nicht, also zum einen, damit man halt auch dieses bedrückende Gefühl weg hat und zum anderen hat man vielleicht auch noch die Hoffnung, dass es danach doch noch weitergehen könnte. Ja, aber es könnte auch sein, dass das dann das Ende bedeutet. Und das kalkulierst du auch mit ein. Das kalkuliere ich auch mit ein. Dann ist es halt so. Mhm. Wenn du es ihr sagst, wird sie natürlich die Frage, wenn sie überhaupt noch die Frage stellt, wird sie schon die Frage stellen, warum? Da musst du es ihr natürlich so begründen, wie du es mir gerade versucht hast zu begründen. Ja, wenn du das für dich jetzt entschieden hast, wäre ich der Letzte, der jetzt sagen würde, nein, mach es nicht. Ich bin da nicht so optimistisch, wenn du ihr sagst, dass du 5 oder vielleicht, ich weiß ja nicht, ob es vielleicht noch mehrmals war. Nee, es waren schon sogar 5. Ja, das ist natürlich ein Schlag ins Gesicht einer Beziehung. Ne? Ja. Da muss schon ganz viel dann passieren, um das wieder hinzubiegen. Und wärst du denn bereit, wenn, nehmen wir mal an, sie würde sagen, sie würde sich vielleicht zurückziehen eine Weile und würde dann irgendwann sagen, okay, eine Chance gebe ich noch. Aber dann muss alles absolut ehrlich und glatt laufen. Würdest du es machen? Also jetzt nochmal mit dir dann, also jetzt so treu zu bleiben oder? Genau, nochmal mit ihr ganz neu anzufangen. Ja. Also ich würde die Chance schon versuchen zu nutzen, da. Aber du würdest das doch bestimmt auch an eine Bedingung knüpfen, obwohl du jetzt die Sachen verschuldet hast. Aber die Bedingung wäre doch, dass sie sich sexuell auch wieder irgendwie mehr öffnet. Vielleicht ist es auch generell das Problem, dass wir in der Sache nicht so offen zueinander sind. Das kann sein. Also es hat immer zwei Möglichkeiten. Entweder machen Paare den großen Fehler, dass sie einfach nicht reden. Ja. Oder aber, es kann auch ganz einfach sein, dass ihr nur wirklich nicht sexuell groß füreinander bestimmt seid. Dass die Luft raus ist, das kann ja auch sein. Beides ist möglich. Also wenn, dann denke ich mal eher vielleicht von ihrer Seite aus, weil, wie gesagt, für mich ist sie halt noch attraktiv und die Lust ist halt noch da, nur von ihr kommt halt leider nicht so viel. Ja, Olaf, dann geh den schweren Weg. Ich finde das schon respektabel, wenn du jetzt da mit offenen Karten spielst. Aber richte dich auf Gewaltiges ein, was da auf dich einstürzen könnte. Wie ist sie denn? Was ist sie so für ein Typ? Ist sie eher so die Stillere oder die Impulsive? Ja, sie ist, also wenn man sie selbstbewusst kennt, dann ist sie halt auch schon offener, aber so von ersten Typ her halt scheint sie doch schon eher verschlossen zu sein. Ja. Wenn sie dich fragt, liebst du mich noch? Ja. Dann wirst du sagen? Also ich würde sagen, ja, ich liebe sie auch noch, aber also in diesen Metiers, wo ich halt jetzt in Sex hatte, kann man sich natürlich keine Liebe holen und von ihr bekomme ich halt die Liebe und es ist halt wirklich der Sex, der da fehlt und das ist das Problem. Wie war denn das früher so? Ich gehe mal davon aus, dass du auch schon andere Beziehungen hattest, oder ist das, ja? Nee, ich hatte schon. Ja. Warst du da ein treuer Typ oder warst du eher immer so ein Grenzgänger? Habe ich mir von mir auch immer gesagt, dass ich ein treuer Typ bin und da hätte ich mir auch selbst nicht gedacht, dass ich so sein werde oder dass es so weit kommt. Aber das ist halt immer. Ich will noch einen Satz sagen, der ist gerade bei mir in Gedanken ein bisschen untergegangen. Okay, wenn das sexuell also unbefriedigend für dich ist, ist das eine Erklärung. Was ich aber überhaupt nicht gelten lasse, ist, wenn du mir erzählst, dass da so ein gewisser Zugzwang mit deinen Jungs stattfindet. Da bist du der Schlappschwanz, wenn du mitmachst. Nicht, wenn du nicht mitmachst. Denn da musst du einfach ein Rückgrat zeigen und für dich eine klare Position haben. Und wenn du das nicht willst, dann sollen die anderen zu den Mädels gehen, aber nicht du. Ja, finde ich, musst du härter dir gegenüber sein. Ja, das ist vielleicht, es ist halt so bei uns im Kreis und so und dann, naja, das ist halt immer so. Keine Entschuldigung. Ja. Ist nicht korrekt. Wirklich ja, nicht. Ja, es ist nicht korrekt, nee. Ja. So, jetzt beichte deine Freundin und dann wollen wir hoffen, dass ihr vielleicht noch eine Chance bekommt, dass sie dir vielleicht noch eine Chance gibt. Aber da musst du dich, glaube ich, sehr ans Zeug legen. Sehr. Lieber Olaf, alles Gute. Okay, dankeschön. Ciao, ciao. Viel Spaß noch. Dankeschön. Ihr Lieben, morgen haben wir ein Thema. Morgen heißt unser Thema, ich schäme mich für meine Gedanken. Jeder von uns hat das ja schon mal, dass er irgendwie Gedanken hat. Eigentlich ja jeder, ne? Oder? Die man nicht offen aussprechen würde, für die man sich auch schämt, aus welchen Gründen auch immer. Und ich möchte gerne mit euch darüber sprechen. Ertappt ihr euch dabei, dass ihr zum Beispiel in Gedanken jemanden aus Neid und Missgunst was Schlechtes wünscht? Oder habt ihr Rachegedanken? Oder gibt es sexuelle Gedanken, für die ihr euch schämt? Hat man ja auch manchmal, dass man so vor sich hin träumt und sehr abschweifig ins Pornografische gerät und irgendwann denkt, oh Gott, was denke ich denn da? Was habe ich denn da für eine Fantasie? Und man schämt sich dafür. Also, ich schäme mich für meine Gedanken. Für welche Gedanken schämt ihr euch? Wünscht ihr einem anderen Menschen etwas Schlechtes? Habt ihr vielleicht sogar abartige sexuelle Gedanken? Oder habt ihr Rachegedanken bezogen auf einen Menschen, weil dieser Mensch euch irgendetwas angetan hat und eigentlich findet ihr Rache nicht gut? Das ist unser Thema morgen. Ich schäme mich für meine Gedanken. Wenn ihr dazu euch gerne melden wollt, dann macht das bitte morgen ab 0 Uhr. Da sind unsere Leitungen geschaltet. Um 1 beginnt die Sendung. Oder mailt rund um die Uhr domian@wdr.de. Herzlich willkommen, Kelly. 21. Ist Kelly ein Mann oder eine Frau? Ich bin eine Frau. Ich bin eine Frau. Kelly, schön, dass du da bist. Um was geht's bei dir? Dankeschön. Ich komme aus Chicago. Ich wollte gerade sagen, das klingt so ein bisschen amerikanisch. Ja, genau. Ja, ich dachte im ersten Moment, ist es eine Amerikanerin? Ich bin eine Frau, aber es ist eine Amerikanerin. Ja, ich komme aus Berlinerin, muss ich sagen. Ja. Und ich bin vor einem halben Jahr hierher gezogen, für meinen Freund. Und ich habe auch ein paar Freundinnen jetzt gefunden und ich habe auch eine Arbeit. Und mein Freund, der möchte so gern nach Australien ziehen, weil das ist sein Lieblingsland und er kann von seiner Arbeit her, hat er einen tollen Job da angeboten bekommen. Ja. Und natürlich möchte er, dass ich auch mitkomme. Aber ich bin gerade erst hier in Deutschland gekommen. Ich wollte gerade sagen, du bist ein halbes Jahr erst hier und nun sollst du schon wieder nach Australien gehen. Genau, genau. Wie kommt das übrigens, dass du so toll Deutsch sprichst? Mein Opa ist ein Deutscher und ich bin auf eine deutsche Schule gegangen. Ah ja, verstehe. Genau. Und wie hast du dich, nur noch so eine Frage, wie hast du dich jetzt hier eingelebt in dem halben Jahr? Das ist toll. Toll. Also das war gar nicht so schwer. Wo wohnst du jetzt? In Frankfurt. In Frankfurt, also von Chicago nach Frankfurt. Naja, ist schon ein Sprung, ne? Aber geht ja dann noch. Ja, also ich find's gar nicht so schlimm. Ja. Okay. Der Freund ist Deutscher, davon bin ich ausgegangen. Genau. Mhm. Und der will jetzt nach Australien. Genau, und das ist halt sein Lieblingsland und er ist auch so ein Typ, er möchte gerne ins Outback und so wie, ich weiß auch nicht, so wie man früher gelebt hat oder so, keine Ahnung. Und ich möchte das halt nicht und ich habe es ihm erzählt und er sagte, ach, es ist deine Muttersprache dort und da du wirst dich gewohnen dran. Mhm. Und das Ding ist, er ist jetzt auch an einem Geschäftstrip in Australien. Mhm. Und ich glaube, er sucht da ein Grundstück aus. Ach so, so macht er schon. Ja. Wie lange habt ihr euch denn vorher gekannt, bevor du dann hierher gekommen bist? Ein Jahr und ein halben. Also wir sind seit 2 Jahren jetzt zusammen. Und wo habt ihr euch kennengelernt? Er war auf einem Geschäftstrip in Chicago. Und du bist wirklich der Liebe wegen ihm nach Deutschland gekommen, nach Frankfurt. Mhm. Genau. Und ich habe es gar nicht ganz verstanden, er ist jetzt auf Geschäftsreise in Australien. Genau. Will er denn ganz aussteigen aus seinem Beruf und irgendwie Farmer werden oder was will er? Nee, also er hat von seiner Arbeit einen anderen Arbeit in Australien bekommen, aber er kann von da zu Hause arbeiten und er möchte halt so ein Outback. Und was macht er denn vom Beruf? Er in der Werbebranche. Ach so. Ja. Und ich habe Angst, weil da ist es ja so, du hast keine Nachbarn da und du bist so abgeschieden von allen. Und es ist so, du rufst einfach deinen Nachbarn an und sagst, ich will morgen vorbeikommen, ich gehe jetzt schon mal los. Es ist so, ich weiß auch nicht, ich habe richtig Angst davor irgendwie. Also er will nicht nach Sydney oder in irgendeine Stadt nach Australien, sondern richtig draußen aufs Land. Genau. Aber ganz krass, ganz einsam. Genau, so mit Dingos zusammen wohnen und so. Das will ich nicht. Ja, da habt ihr ja nicht nur ein kleines Problem, sondern ein großes Problem. Du bist gerade mal nach Deutschland gekommen und hast keinen Bock auf Australien, auf die Einsamkeit. Was nun? Genau. Ich weiß es nicht. Und er kommt immer mit den Ausreden, ja, du wirst dich gewöhnen und es ist so toll und ich weiß auch nicht. Warst du denn schon mal? Er lässt mich gar nicht so ausreden eigentlich. Ja. Warst du schon mal in Australien? Nein, noch nicht. Und er sucht jetzt schon ein Grundstück da? Ja, er hat sowas angedeutet. Ich weiß nicht, ob es so stimmt, aber weil das wäre er ist auch so ein Typ. Ich könnte es mir auch vorstellen, dass er es schon macht. Also, dass er dich quasi dann vor vollendete Tatsachen stellt? Ja. Und sagt, ich war jetzt da und guck mal hier, Schatz, Fotos, genau. Tolles das Haus. So schön und da und so, genau. Tolle Aussicht und schön warm und sowas. Ja, und ich weiß auch, er macht es nicht, also er meint es nicht böse oder so. Er ist so wie ein kleiner Junge, er lässt sich so begeistern davon irgendwie. Also dir ist es richtig zuwider, da runterzugehen? Ja, ich kann es mir nicht vorstellen, wirklich. Was machst du denn hier jetzt in Frankfurt beruflich? Ich bin auch in der Werbung. Auch in der Werbung? In der Werbung, ja, aber nicht da, wo mein Freund arbeitet. Und hast ja auch dann jobmäßig dich auch gut eingelebt? Genau. Hast auch schon ein paar Freunde und Bekannte sicher? Ja, genau, das ist es nämlich. Und hier, unsere Wohnung ist so schön, ich möchte einfach nicht das alles nochmal machen. Irgendwie. Ich verstehe, das ist ja schon heftig, wenn man von einem Land ins andere geht. Genau. Und sich dann einleben muss und so weiter und dann schon wieder woanders hin. Genau. Ist er eher so ein Einsiedlertyp, dass er gerne da in die Einsamkeit möchte? Also kannte ich ihn eigentlich gar nicht. Also ich wusste nichts von seinem Plan, Aber er hat mir erzählt, dass sein, ich glaube, sein Opa oder sein Onkel, ich weiß nicht, jemand aus seiner Familie, auch schon dort gelebt hat. Och. Und der hat immer erzählt, es ist so toll, wenn du nicht so viele Leute um dich rum hast. Und ja. Aber, und da hat er, wann hat er dir denn zum ersten Mal davon erzählt, dass er das möchte? Das war vielleicht so 2 Wochen, als ich hier war. Ach, aber ich dachte, es war ein Scherz. Das habe ich gar nicht. Da wäre, muss ich dir sagen, da wäre ich auch an deiner Stelle ein bisschen sauer. Ich meine, du machst ja den großen Schritt, das ist ja was. Du gehst aus deiner Heimat weg in ein fremdes Land. Nur gut, du kannst die Sprache, aber immerhin ist es eine Umstellung. Genau. Und da eröffnet dir dein Freund nach einer Woche schon, er will im Prinzip ganz woanders hin. Genau. Du bist nicht so ein Typ für die Einsamkeit. Nee. Überhaupt nicht. Du magst lieber Menschen um dich herum und auch eine Stadt und ein bisschen Leben und sowas alles. Genau. Mensch, Kelly. Ja, ich bin. Ich finde auch, er ist irgendwie dran, etwas für mich zu tun, weil ich bin für ihn so um die ganze Welt gereist eigentlich. Ja, finde ich auch. Ich finde, dass er Rücksicht nehmen muss auf dich. Vielleicht, wenn ihr, weißt du, außerdem dir so etwas aufzudrängen, wo du nicht mal das Land kennst, finde ich absurd. Da müsstet ihr längst ein paar Mal immer in den Urlaub dorthin gefahren sein und dass man gemeinsam vielleicht so eine Liebe zu einem Land entwickelt. Ja. Dann kann ich das verstehen, wenn man so einen Plan hat, aber nicht einfach so sagen, komm, ich ziehe jetzt mit dir ins Outback nach Australien. Wie absurd. Ja, das ich bin voll auf deiner Seite. Ich finde, dass du da überhaupt nicht mitgehen solltest. Das ist gut. Ja, aber wirklich. Hältst du es denn für möglich, dass, wenn du jetzt ganz klar sagst, nein, ich will es nicht, dass er dann sagt, okay, lassen wir es? Oder zieht er das Ding durch? Also ich könnte mir vorstellen, wenn ich sage, oh, Schatz, wirklich, ich möchte das nicht, dass er dann vielleicht so mit so Sachen ankommt und sagt, im ersten Moment sagt er vielleicht, okay, ich verstehe das, aber dann würde er jeden Morgen irgendwelche Hinweise in unseren Wohnungen verstecken, so Fotos von ich weiß nicht, Kängurus oder so und darauf schreiben, oh, Australien ist so schön und so. Das ist ja im ersten Moment ein bisschen nett und charmant, aber irgendwann geht es einfach auf die Nerven. Ja, irgendwie schon. Hast du ihm das denn schon klar gesagt oder hast du dich bisher noch bedeckt gehalten? Eigentlich habe ich es klar gesagt. Ah ja. Aber er denkt, ich fahre erstmal runter und guck mich mal um. Genau. Mhm. Er denkt irgendwie, wenn es mir gefällt, gefällt es ihr sicher auch. Also, ich würde mich nicht darauf einlassen, Kelly. Also, den Kompromiss, den ich anbieten würde an deiner Stelle, ich würde ihm sagen, pass mal auf, ich arbeite jetzt mal hier noch ein Dreivierteljahr und dann kriege ich meinen ersten Urlaub und dann können wir mal eine Urlaubsreise hinmachen. Ich will es mir mal angucken. Mhm. Ne? Das wäre ja, finde ich, das könnte man ja machen. Ja, das ist eine gute Idee. Soll ja auch ein ganz schönes Land sein und interessant, und aber nicht jetzt so, nein. Ja. Wir sind ja froh, dass wir dich jetzt hier in Frankfurt haben. Genau, also es gefällt mir auch sehr. So. Es ist gar nicht so anders irgendwie. Frankfurt hat ja auch nur einige Hochhäuser und klein Chicago so ein bisschen. Genau. Also Kelly, da zieh mal dein Ding durch. Ich finde, da hast du auch ein Recht zu, wo du gerade hierher gekommen bist, finde ich schon. Okay. Und dann mach das freut mich, dass ich einen auf meinen Seiten habe. Ja, definitiv. Gibt es denn sonst keine Freundin, die das auch sagen? Also ich glaube, er hat es noch gar nicht so unseren Freundinnen erzählt. Ach so. Ich weiß auch nicht. Ich glaube, ich bin die Einzige, die es so wirklich weiß. Wann kommt er denn wieder? Also er kommt, was haben wir heute? Montag. Er kommt wahrscheinlich Donnerstag wieder. Ach so, das geht ja dann. Ist ja dann nicht mehr so lange hin. Nein. Also zieh mal deine Linie durch und fahrt ihr nächstes Jahr mal in Urlaub und dann gucken wir weiter. Okay, vielen Dank. Alles Gute und viel Spaß und viel Erfolg in Frankfurt noch. Tschüss. Ja, danke schön. Bye. Daniel, 23. Guten Morgen, Daniel. Moin. Musst du aus dem Norden an? Ja. Ja. Grob Norden. Von Frankfurt in den Norden. Ja, also ich habe ein schweres Problem. Und zwar habe ich vor einem halben Jahr ungefähr meine Freundin kennengelernt. Und wir hatten ein bisschen Probleme im Bett. Mhm. Und als ich sie dann irgendwann darauf angesprochen habe, dann ist halt herausgekommen, dass sie vergewaltigt worden ist. Mhm. Vor 2 Jahren. Mhm. Und sie hat es noch niemandem erzählt und kommt dann nicht so richtig drauf klar. Sie möchte sich aber niemandem anvertrauen. Ja. Das heißt, sie hat das niemandem erzählt, auch nicht der Polizei? Es ist keine Anzeige erstattet worden? Gar nichts? Nichts. Hat sie dir etwas Näheres über diese Vergewaltigung erzählt, wo und wann es passiert ist? Ja, also nicht genau wann, aber in Berlin ist das wohl passiert und so 3 Typen auf der Straße. Also. 3 Typen? Ja. Mhm. Also muss schon was, also so wie sie es erklärt hat, das ist schon eine sehr schreckliche Sache. Aber hat sie dir Details auch erzählt? Nicht viele. Mhm. fällt dir sehr schwer, darüber überhaupt zu reden. Also, ja, aber schon finde es schon gut und erstaunlich, dass sie es dir erzählt hat. Das heißt ja, dass sie schon auch Vertrauen zu dir hatte. Ja. Sie hat es damals, vor 2 Jahren, sagst du, ist das passiert? Ja. Auch nicht der besten Freundin oder den Eltern, niemandem. Mhm. Jetzt habe ich aber das Problem, dass das Problem immer noch besteht. Also sie hat sehr viel Angst, wenn wir Sex haben zum Beispiel, dann kommt es manchmal vor, dass sie anfängt zu zittern, zu weinen und es nicht mehr da rauskriegen lässt. Und ich kann sie nicht anschauen beim Sex und wir machen nur die Missionarstellung. Und das ist eine schwierige Situation. Und dazu kriegt sie auch noch irgendwie vor allen Sachen Angst. Könnt ihr mir auch vorstellen? Das letzte habe ich nie verstanden. Es wird irgendwie immer schlimmer auch jetzt. Ja, ich könnte mir auch vorstellen, ich weiß es nicht, aber dass sie vielleicht gar keinen Spaß an der Sexualität hat und es nur dir zuliebe macht. Ich weiß es echt nicht, du. Mhm. Aber, also manchmal hat sie schon Spaß dran, das weiß ich. Manchmal macht sie es vielleicht auch mir zuliebe, das kann sehr gut sein. Nur hat sie dir das gesagt, das ist ja schon, ihr seid ein halbes Jahr zusammen, sagst du? Ja. Nach wie viel Monaten hat sie dir das erzählt? In der zweiten Woche. Ach schon? Naja, also es ist ja relativ offensichtlich, dass sie ein Problem hat. Und wenn ich Probleme sehe, dann gehe ich relativ straight. Hat sie es einmal erzählt oder habt ihr schon immer wieder mal drüber gesprochen? Na, wir haben insgesamt 3-4 Mal drüber gesprochen, aber das erste Mal hat sie es mir halt erzählt, wir haben ein bisschen länger drüber gequatscht, danach nie wieder so richtig. Also ich kann nicht richtig mit ihr darüber sprechen, ist auch verständlich. Wurde in diesen Gesprächen mal so von dir die Möglichkeit ihr hingelegt, dass sie sich professionelle Hilfe suchen sollte? Ja, auf jeden Fall. Und wie hat sie darauf reagiert? Ich möchte sie nicht. Warum nicht? Sie meinte, das wäre so, dass man das irgendwie hinter sich bringen müsste und man das vergessen und verdrängen müsste. Aber irgendwie klappt das nicht so richtig. Das ist der Punkt. Wenn man es denn verdrängen könnte, wäre das ja auch noch okay. Aber das habe ich auch gedacht, deswegen sage ich jetzt auch jetzt nach einem halben Jahr erst. Naja, ich glaube aber in den meisten Fällen gelingt das nicht mit dem Verdrängen. Es kommt irgendwie dann doch wieder nach oben und man hat nicht die Kraft alleine mit so einem Schlag fertig zu werden, mit so einer Erschütterung. Ich versuche ihr zu helfen, aber ich komme da wirklich überhaupt nicht weiter. Ich bin auch kein Profi da dran. Nein, das Problem ist, dass du kannst sie ja nicht mit Gewalt zu einem Therapeuten schleifen. Das geht ja nicht. Da muss sie schon selbst drauf kommen. Das Einzige, was du vielleicht tun könntest, wäre, dass du ihr die ein oder andere interessante, für sie interessante Adresse von einem Therapeuten oder einer Beratungsstelle mal einfach hinlegst. Das habe ich aber schon gemacht. Das ist auch schon gemacht. Sie relativ stark ab. Deswegen ist es für mich so die einzige Möglichkeit noch, dass ich irgendwie gucke, wie ich jetzt versuche, damit umzugehen, dass sie das irgendwie, also dass ich irgendwie positiv auf sie damit zugehe. Aber ich weiß überhaupt nicht, was ich da tun soll. Ich vermute mal, dass du schon sehr positiv auch überhaupt mit dir umgehst. Ja, ich hoffe. Ja, das höre ich so an, wie du drauf bist und wie du so redest. Das glaube ich schon. Schwierig. Ich glaube, dass du gar nicht viel mehr machen kannst. Die Initiative muss irgendwann von ihr kommen, dass sie sagt, ich versuche das mal, ich habe ja nichts zu verlieren. Das Problem ist, wir sind mit so Initiativen relativ schlecht. Also ich glaube nicht, dass das jemals kommen wird. Und es geht schon relativ irgendwie schlecht. Oftmals kommt natürlich so eine Initiative, wenn auch ein Leidensdruck groß ist. Das heißt, wenn sie immer mehr darunter leidet und wenn sie vielleicht auch spürt, dass eure Beziehung darunter leidet, dass vielleicht sogar eure Beziehung Risse bekommen könnte oder sogar kaputt gehen könnte. Ich glaube eher, dass sie wirklich eher kaputt geht. Das heißt, das würde sie... Sie ist relativ stur. Also um nur ein Beispiel zu nennen, was jetzt mal ganz weit ab vom Schuss ist, sie mag kein Star Wars und will es sich nicht angucken, um sich eines Besseren belehren zu lassen, egal was man sagt. Also es ist jetzt total absurd und weit ab vom Schuss, aber... Ja, ich verstehe, was du meinst. Sie lässt sich auf nichts ein, also geht es weiter und so. Das heißt, selbst wenn sie spüren würde, eure Beziehung geht kaputt, dann würde sie das in Kauf nehmen? Ich glaube, sie wird einfach kaputt gehen. Sie würde einfach so weitermachen und dann, ich weiß auch nicht, sie würde einfach in ihrer Trauer versinken, glaube ich, aber ich... Also, Sie wird nicht auf den Strich da selber kommen, deswegen weiß ich jetzt nicht so richtig, was ich noch tun kann, weil ich wirklich das Einzige sehe, was ihr helfen kann, ist irgendwas, was ich wirklich tue, weil ich auch einfach der Einzige bin, der es weiß. Mhm. Und ich möchte jetzt nicht irgendwie so, Schatz, Überraschung, hier ist der Therapeut oder so. Mhm. Und das, nein, das kannst du nicht. Nein. Ich meine, du kannst es, man kann es in gewisser Weise bis zu einem bestimmten Punkt mit einem Gespräch versuchen. Aber auch da muss man aufpassen, irgendwann macht jemand dann so zu und blockiert so, dass das kontraproduktiv auch ist. Da komme ich auch nicht weiter. Ja, genau, dass sie dich da provoziert fühlt. Ich meine, dann gibt es immer noch die Möglichkeit, dass in einem sachlichen Gespräch ohne dass der Eindruck entsteht, dass du da Druck ausüben willst, aber ihr klar machst, dass du so nicht auf Dauer leben kannst. Und dass sie, wenn sie es schon nicht für sich tut, es für euch tun müsste. Funktioniert in dem, also ich habe es ja schon versucht, das ist ja nicht mein erster Versuch. Mhm. Wenn ich mit ihr drüber rede, dann kommen da so Sachen, dass sie, wenn ich wollte, würde sie auch mit mir diese Stellungen machen und so, und wir könnten uns ja zusammen daran tasten. Mhm. Aber das funktioniert leider auch überhaupt nicht. Und vor allem hilft das ihr auch kein bisschen, wenn sie dann für mich irgendwie durch einen Teil des Leidens geht. Also. Ja. Hast du denn den Eindruck, dass sie sich schämt, zu einem Therapeuten zu gehen? Ja, schämen. Oder ich Angst vielleicht hat, dass das dann nochmal alles so aufgewühlt wird. Ja, das ist es eher. Ja, klar, das haben viele Frauen. Ich merke das ja irgendwie jedes Mal, wenn sie daran denkt, dass sie dann einfach wie zittert und weint. Also das ist wirklich... Wäre denn, mir fällt es gerade ein, wenn schon nicht Therapeut, wäre so etwas wie eine Selbsthilfegruppe, wäre das was? Nee. Auch nicht. Ich glaube, sie kann sich da überhaupt keinem anvertrauen im Moment. Mhm. Also sie will nicht. Mhm. Also ich habe es ja mit einer Selbsthilfegruppe schon versucht, ihr mal beizubringen. Achso, du bist aber da schon sehr aktiv gewesen. Ja. Sehr aktiv. Ich habe schon mal angerufen, da habt ihr mir auch ein paar Nummern gegeben. Aber wir haben nicht miteinander geredet. Wir nicht, nee. Wir nicht, achso. Einer der Mitarbeiter da oben. Ah ja. Und, naja, das hat leider nicht geholfen. Daniel, so bitter das ist, ich glaube, ab einem gewissen Punkt sind dir die Hände gebunden. Und dann muss es seinen Lauf nehmen, das Ganze. So bitter das klingt, du kannst es nicht erzwingen. Aber bis zu welchem Punkt soll ich denn zugucken? Ich meine, wenn sie sich jetzt selber kaputt macht, irgendwann... Wirst du irgendwann auch nicht mehr... Nee, irgendwann wirst du nicht mehr können und irgendwann wirst du sagen, ich kann nicht mehr, ich muss gehen. Vor allen Dingen ist es natürlich auch eine unbefriedigende Sache. Du bist 23, bist ein junger Kerl, dass irgendwann natürlich auch eine erfüllte Sexualität ein Thema ist, klar. Logisch. Ja, schon. Also das, im Moment ist es schon irgendwie ein bisschen so, dass ich irgendwie möchte, dass die jetzt nicht total zugrunde geht. Mhm. Naja, klar. Dass sie wirklich tief belastet und ich meine, mir wäre damit vielleicht geholfen, wenn ich sie jetzt verlasse oder so und eine neue, einfachere Freundin hole, aber damit ist ja das Problem irgendwie nicht aus der Welt. Das wäre irgendwie... Bisschen lame. Es ist die Frage, und da gibt es keine theoretisch allgemeine Antwort, wie lange du das aushältst auch. Wie lange du das mitmachst, klingt so ein bisschen, vielleicht ein bisschen flapsig, aber wie lange du es aushältst. Und dann wirst du eine Konsequenz ziehen müssen. Gibt es irgendwelche Alarmglocken, wo man irgendwie sagen könnte, wenn die so weit geht, dann muss irgendwie wenn du anfängst, Hilfe erzwungen werden oder so. Nein. Die Alarmglocken sind, wenn du dich wirklich, wenn du dich rundherum unwohl fühlst in der Beziehung und auch nur noch traurig wirst und frustriert bist. Da bin ich schon, wobei, also ich bin einiges gewöhnt irgendwie und ich halte auch viel aus, aber so eine richtig erfüllte Beziehung ist das wirklich bei weitem nicht. Also, ich glaube nicht, dass es einen klar definierbaren Punkt gibt, der allgemeingültig ist, denn das wird immer individuell verschieden sein. Mute dir selbst nur nicht zu viel zu, weil du ziehst dich genau damit runter irgendwann. Naja, ich wurde nicht vergewaltigt. Bitte? Ich wurde ja nicht vergewaltigt, also egal wie schlimm ich drüber dran bin. Ja, schon, klar, aber... Schlimmer dran. Ja, sicher, natürlich. Ich würde aber trotzdem gerne auch nochmal, dass meine Psychologin ein paar Worte mit dir redet. Vielleicht hat die auch noch ein paar fachkundliche Hinweise. Dann würde dich die Simone anrufen, Daniel. So, danke. Alles Gute wünsche ich dir. Dann lege ich jetzt auf, ja? Du legst auf und wartest auf den Rückruf, ja? Okay, danke. Tschüss. Ciao. Morgen nochmal Hinweis, ihr Lieben, heißt unser Thema, ich schäme mich für meine Gedanken. Ich möchte gerne mit euch reden über Gedanken, die euch peinlich zuwider oder ja vielleicht ein bisschen gruselig sind, über die ihr selbst denkt. Seien das Gedanken des Neides, der Missgunst, dass ihr etwas Schlechtes über jemanden anderen denkt und diese Gedanken und für diese Gedanken ihr euch eigentlich schämt. Vielleicht wünscht ihr sogar jemanden den Tod und schämt euch eigentlich für den Gedanken. Vielleicht habt ihr auch irgendwie bizarre Sexgedanken, die euch auch irgendwo ein bisschen peinlich sind. Wenn ihr morgen mit mir darüber sprechen wollt, dann meldet euch. Ab 0 Uhr könnt ihr anrufen. Um 1 beginnt die Sendung. Ich begrüße sehr herzlich den Tobias. Tobias ist 25. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Tobias, schön, dass du da bist. Ja. Um was geht's denn? Ja, ich habe eben halt die Sache, ich bin mit meiner Freundin jetzt 9 Jahre zusammen, in Anführungszeichen, sage ich mal. 9 Jahre? 9 Jahre, ja. Hammer. Ja, das ist aber eine lange. Gute Zeit. 25 bist du erst und 9 Jahre schon zusammen? Ja, wir haben uns, bin ich gerade 16 geworden, haben wir uns dann kennengelernt. Ja. Ist dann dabei geblieben. Ja. Also die erste Liebe? Ja, ist eben halt die Liebe. Ne? Und die erste Liebe? Ja, und die erste richtig wirkliche Liebe, ja. Und die erste Frau, mit der du Sex hattest? Unter anderem, ja. Unter anderem. Und bisher mit keiner anderen Frau Sex gehabt hast? Nein, auch nicht. Erzähl weiter. So, ich hatte dann eben halt, also meine Freundin, sage ich schon mal vorab, Dysmorphobie, sagt ihr das was? Das ist, sie fühlt sich selber sehr minderwertig, hässlich. Mhm. Alle Leute gucken sie an, sie will sich was Schönes kaufen und im Endeffekt ist es doch alles für ein A, Punkt, Punkt, Punkt. So fühlt sie sich? Also so fühlt sie sich. Sie fühlt sich hässlich, sie fühlt sich dick, obwohl sie unter 55 Kilo wiegt. Und sie ist nicht hässlich? Und sie ist mit Sicherheit nicht hässlich, nein. Mhm. Mhm. Auf gar keinen Fall. Dann gab es jetzt vor 2 Jahren auf ihrem Geburtstag war das eben halt, das war auch schon einen Monat davor, dass ich eben halt mitbekommen habe, dass immer ganz viel und gerne SMS schreibt. Mhm. Da habe ich dann auch rausbekommen, dass es dann ein Auszubildender war von ihrer Arbeit und mit denen sie dann eben halt dann auch Sex hatte. Oh. Auf ihrem Geburtstag. Holla. Ja. Das hatte ich mir auch gedacht und ja, das ist jetzt gut 2 Jahre her und sie tut es sehr beteuern, es tut ihr sehr, sehr leid. Wie hast du es denn rausbekommen, dass sie Sex hatte? Wie habe ich das rausbekommen? Ich sag mal so, wenn man dann eben halt irgendwie wohl über mehrere Jahre zusammen ist und dann man irgendwie wo schon, weil man dann zu dieser Zeit, zu der Geburtstagszeit dann, weil man hat man ja auch schon einiges rausbekommen, ist man irgendwie 2 Tage später da hingekommen und dann war sie von noch nicht von der Arbeit wieder da und dann guckst du mal durch die Gegend und dann willst also, du hast den Müll einmal reingeschmeißen und dann findest du dann eben halt da 3 Packungen Kondomen. Ach so. Und dann hast du sie zur Rede gestellt? Ja, natürlich. Und dann hast du es gleich gestanden? Also sie hat es auch nicht irgendwie verschwiegen, sie hat es auch gleich gesagt, ist in Tränen ausgebrochen, ja. Hat gesagt, es tut ihr leid und alles. Aber wie gesagt, das ist jetzt 2 Jahre ja. her und seitdem ist gar nichts mehr gelaufen, sei es irgendwie, wo kommen wir da in der Nähe hin, sage ich mal, dann wird sie gleich ganz anders. Also sexuell ist zwischen euch beiden seitdem nichts mehr gelaufen? Gar nicht. Gar nichts. Nein, also wir haben es versucht jetzt irgendwie, war mal vor einer Woche und also da musste ich dann auch dementsprechend aufhören, weil sie dann unter Tränen angefangen hatte. Ich weiß auch nicht, sie sagt, die müsste wohl irgendwie wo Leistungen bringen und sie fühlt sich da sehr unter Druck gesetzt, weil mit den Auszubildenden, mit denen sie da was hatte, der hat wohl auch irgendwie ein Problem gehabt, dass der wohl irgendwie welche Tabletten nehmen muss, bevor das der überhaupt erstmal zur Sache geht. Aber sie hat mit dem jetzt nichts mehr. Nein, gar nichts mehr. Also bei denen ist jetzt nur noch eine Arbeit und das war's. Wie hältst du das denn aus? 2 Jahre jetzt schon? Tote Hose. Ja, du, ich habe echt keine Ahnung mehr. Also deswegen rufe ich eigentlich auch an. Ich habe ihr schon so viele Vorschläge gemacht. Lass uns zu einem Therapeuten hingehen. Könnte es, ich sag mal jetzt ganz ketzerisch was, Tobias, könnte sein, dass diese Beziehung sich ausgelebt hat nach 9 Jahren und nachdem ihr so jung zusammengekommen seid? Das würde ich eigentlich nicht sagen, weil die Liebe, die ist auf jeden Fall da, von meiner Seite sowie von ihrer Seite auch. Sie erzählt es mir, sagt es mir jeden Tag, ich lese auch fast jeden Tag, wir telefonieren jeden Tag mindestens eine Stunde. Aber ihr fasst euch nicht mehr an. Nee, also in der Hinsicht passiert nichts. Und seit 2 Jahren, da ist ja nun gravierend, hängt ja was schief. Ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt... Hast du keine Lust mittlerweile entwickelt, mal mit einer anderen Frau was zu machen? ich sag's ganz ehrlich, auf den Gedanken bin ich schon gekommen, aber ich möchte es ganz einfach nicht tun, weil ich sowas einfach nicht mache. So, über kurz oder lang wird es darauf gehen. Über kurz oder lang, habe ich auch schon danach darüber schon nachgedacht, im Puff zu gehen, ne? Aber ja, ich wollte sagen, über kurz oder lang wird es darauf hinauslaufen. Ja, auf kürze oder lang wird es dann eben halt darauf hinaus. So, und dann wird es darauf hinaus. Das hat sie ja auch schon gesagt und sie fühlt sich dadurch natürlich noch mehr unter Druck gesetzt. Ja, aber das ist doch absurd. Wir reden ja über 2 Jahre. Da geht es ja nicht mehr um Unterdruck setzen. Ich glaube, dass da ganz gravierend in eurer Beziehung etwas faul ist. Ganz gravierend. Und ihr beiden euch das nicht eingesteht oder ihr das selbst nicht richtig wisst, sie es vielleicht auch nicht mehr richtig weiß. Wenn sie jetzt von Druck redet, ist das völliger Blödsinn. Nach 2 Jahren... Es ist ja, ich sag's ihr auch selber, ich hör mal zu, ich kann das so nicht mehr, ich möchte, dass es irgendwie wo ein Ende hat. Keine Ahnung, lass uns auf Abstand gehen, dass wir uns erstmal 2, 3 Wochen oder einen Monat gar nicht mehr sehen, aber es ist Tobias, weißt du was? Teilweise wirklich kein Tag, 2 Tage, dann klingt das Telefon. Aber das ist doch auch klar, ihr seid 9 Jahre, mein Gott nochmal, das ist ja eine Ewigkeit, wenn man von 16 bis 25 zusammen ist. Das ist viel, viel mehr, als wenn man von 30 bis 39 zusammen ist. Ja, aber ich sag mal so, es ist nicht so, dass ich sage, es ist eine weggeschmissene Zeit. Aber natürlich nicht, das will ich auch nicht sagen, nein. Aber es ist halt eine riesige Zeit, wo viel passiert ist und wo ihr beide euch auch sehr entwickelt habt und vielleicht auch anders entwickelt habt und vielleicht auch in einer Weise andere Sehnsüchte in euch aufkeimen spürt und die aber irgendwie nicht wahrhaben wollt, weil ihr aneinander hängt und eure Vergangenheit auch hüten möchtet und pflegen möchtet. Das ist immer fatal, wenn man nach so langer Zeit zusammen ist und es dann sexuell auch nicht mehr klappt. Das ist das Vortodesurteil für eine Beziehung, sage ich dir. Ja, es ist ja wie gesagt, und für mich kommt es ja immer mehr und mehr einfach dahin, dass ich irgendwann einfach sage, ich kann das so nicht mehr. Mhm. Genau. Ich will das so nicht mehr. So, in dem Moment, wo du sagst, ich kann es nicht mehr, und in dem Moment, wo du sagst, ich mache irgendwas anderes, dann bricht das Ganze auf, ich sag's dir. Dann wird irgendetwas ganz gravierend in Bewegung kommen. Wohin es dann auch immer führt. Ja, das habe ich. Sag ihr, ich kann es nicht mehr. Such dir Sex woanders und erzähl es ihr. Mal sehen, was dann passiert. Ja, dann, ich weiß, was dann passiert. Dann wird die sowas von auseinander, die wird anfangen zu weinen, die wird. Da muss sie dann durch. Selbstjustizgedanken haben und all solche Sachen, die würde zum Borderliner werden. Ja, also, nur okay, Tobias. Halt okay, du kannst aber nur nicht alle Schreckensszenarien aufbauen, was sie eventuell tun könnte, und du, deshalb tust du nichts. Die Beziehung ist ja in einer Starre, das ist ja völlig, das ist ja wie ein festgefahrenes Konstrukt, was ihr da habt. Ja, total. So. Es gibt, was kann man machen? Ihr könntet, wenn ihr beide euch doch nicht traut, vielleicht Eigeninitiativ was zu machen, geht zu einer Beratung für Paare. Das wäre eine Möglichkeit, dass ein fachkundiger, neutraler Mensch daneben sitzt. Ja. So, das wäre eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit wäre, nach 2 Jahren, verdammt nochmal, hast du auch das Recht zu sagen, pass mal auf, Mädel, wenn jetzt nichts passiert, ich hab Bock auf Sex, ich hole mir das von außen. So, und dann hast du es gesprengt, das Ganze. Und dann wird was passieren. Ja, dann wird das passieren, was ich dann mit ihr schon fast die letzten, sage ich mal, das letzte halbe Jahr, fast jeden dritten Tag das Gesprächsthema ist. Ne? Das ja, aber da siehst du auch, wie krank die ganze Sache schon ist und wie verfahren die ganze Sache ist. Ja, das ist es. Wir kommen kein Stückchen weiter. Und deswegen muss das Entscheidende jetzt mal passieren. Es muss etwas Entscheidendes passieren. Mit Reden und Warten und Hoffen und so läuft nichts mehr. Nach 2 Jahren kann man das sagen. Also ich habe dir auch selber schon gesagt, also mit irgendwie, da muss schon irgendwie auch schon richtig Sex kommen, weil irgendwie, ich sag mal so, selber, sag ich mal mit der Hand, nach 2 Jahren ist es irgendwann auch scheiße, dann macht es keinen Spaß mehr. Mhm. Und ich sag mal, wenn sie dann anfängt nach 2 Jahren oder so, bringt das auch nichts. Mhm. Also, jetzt werde ich dir mal von meiner Psychologin noch eine Beratungsstelle geben, falls die Option auch in Frage kommt. Die hast du dann schon mal in der Hand. Könnt ihr ja überlegen. Ja. Ansonsten würde ich an deiner Stelle initiativ jetzt werden. Ich würde etwas tun. Ja, sicher. Bloß irgendwo, wie gesagt, es sind dann immer halt immer die Ängste. Ja, aber irgendwann muss man. Sagt, es könnte ihr ja was passieren und das. Ja, aber Tobias. Natürlich ja, Tobias. Nicht, aber damit, ja gut, ja schon. Aber nur weil irgendetwas passieren könnte, kann man ja nicht einfach nur nie mehr was tun. Ja, das stimmt. Ja. So, Tobias, jetzt legst du auf und wir melden uns gleich nochmal bei dir. Alles klar, okay, danke. Viel Glück, Tobias. Einen schönen Abend noch. Dankeschön, tschüss. Gute Show, Master. Dankeschön, tschüss. Tschüss. Jessica, 19, hallo Jessica. Ja, hallo. Hallo Jessica, schön, dass du da bist. Ja, hallo. Ja, um was geht's denn? Mein Freund sagt, dass ich sexistisch wäre. Stimmt das? Find ich nicht. Warum glaubt er das denn? Weil wir 5-6 Mal am Tag haben. Willst du unbedingt 5-6 Mal am Tag? Ja. Ist schon ein bisschen krass, ne, finde ich. Weiß ich nicht, also ich weiß das auch von meinen Freundinnen, dass die mit ihren Freunden 5-6 Mal am Tag haben und ich finde das auch selber recht normal. Ach so. Weil ich, ja, mein Freund hat selber gesagt, das wäre doch normal für eine Frau und so. Wir sind ja schon seit 1,5 Jahren zusammen, aber seit 3 Wochen will er gar nicht mehr und sagt deswegen zu mir, ich wäre sexistisch. Also am Anfang hat er das mitgemacht, am Anfang hat das richtig bei euch gekracht im Gebälk. Ja, hat er gesagt, das finde ich total geil. So. Wie alt ist er? Der ist 26. 26. Und jetzt sagt er, du bist sexsüchtig und der hat keinen Bock mehr. Ja. Und er hat auch keinen Bock mal einmal am Tag oder alle 2 Tage mal. Auch nicht mehr. Wochen gar nichts mehr. Jetzt klingt gar das. Nichts mehr. Jetzt klingelt dein Handy oder sowas. Das war mein Computer. Achso. Hab ich ausgeschaltet. Aber dann, wenn jetzt überhaupt nichts mehr ist, Jessica, dann kann ja auch sein, dass in. Dass ich habe das Gefühl, dass er fremd geht. Ach so. Ach so. Das heißt, er hat keinen Bock auf Sex mit dir mehr. Weiß ich nicht. Da habe ich voll die Angst davor. Ich weiß nicht, was ich da irgendwie machen soll, was ich da sagen soll oder so. Hast du ihn denn auch so kräftig unter Druck gesetzt nach dem Motto, ich habe jetzt... Ich habe ihn gefragt, gehst du mir fremd, weil du nicht mehr mit mir schläfst? Ja. Und so, das ist er ja schon jetzt seit 3 Wochen. Ja. Ich mache mir solche Sorgen und dann wird er ein bisschen lauter und so und... Ich meine, die Zeit davor, hast du das auch wirklich sehr eingefordert und verlangt, dass ihr so 5-6 Mal am Tag? Nein, das war immer freiwillig von ihm. Also hat sich so ergeben? Unter Druck gesetzt oder so. Mhm. Und dann plötzlich sagt er, kein Bock mehr und du bist sexsüchtig. Auf heiterem Himmel. Aber ich glaube, hier sind 2 verschiedene Sachen, über die wir reden. Einmal die Frage, ob du sexsüchtig bist und die Frage, was ist da los mit euch in eurer Beziehung und deinem Freund? Aber da ist irgendein Knacks in eurer Beziehung. Sonst wär das ja nicht so. Wir haben uns ja irgendwie immer vorher super gut verstanden. Mhm. Wir haben uns das völlig ergänzt, aber auf 2-3 Wochen schlagartig von heiterem Himmel. Und er sagt nichts, begründet nichts. Gar nichts, kein Wort, kein Sternwörtchen. Ich bin immer ganz, ganz baff, wenn ihr mir alle so erzählt, dass eure Partner nichts sagen. Das würde mich verrückt machen, wenn ich frage, warum? Das macht mich auch verrückt, deswegen rufe ich ja bei Ihnen an. Ja, du kannst mich ruhig duzen, ich duze dich ja auch. Ach so, okay. Ja, Jessica, also 5-6 Mal am Tag finde ich auch ein bisschen viel, also aber wenn es euch beiden Spaß gemacht hat, ist es okay. Würde ich das hat uns immer Spaß gemacht. Ja, so. Ich habe ihn auch immer wieder gefragt, ob das für ihn alles noch in Ordnung ist und so, das Sexleben her auch und überhaupt die ganze Beziehung, dann sagt er ja. Wie benimmt ist alles in Ordnung, sehr herzlich auch gesagt. Genau, das wollte ich gerade fragen. Wie benimmt er sich denn sonst dir gegenüber? Also Sex gibt es nicht mehr, aber ist er zärtlich zu dir? Nimmt er dich mehr in den Arm, kuschelt er ein bisschen, küsst ihn hier? Gar nichts mehr. Der hat mir noch nicht mehr 2-3 Wochen mehr gesagt, dass er mich liebt, sonst hat er es jeden Tag gesagt. Ja, sollte man ja auch nicht zu viel sagen. Dann ist das auch inflationär. Ja, aber egal. Dann ist aber irgendwie der Wurm drin. Dann hat er keinen Bock mehr auf dich oder hat eine andere. Die beiden Möglichkeiten sind nur noch zu erklären. Da musst du ihn jetzt zur Rede stellen, was los ist. Du musst was soll ich denn da genau sagen? Dann drohe auch das Ende der Beziehung an, wenn er seinen Mund nicht aufmacht. Aber ich möchte ihn nur nicht verlieren. Ich kann nur nicht sagen, dass ich mit ihm Schluss mache, wenn er mir keine Antwort gibt. Ja, aber worauf wird es hinauslaufen, wenn das weiter so geht wie bisher? Ist das ja komplett frustrierend. Ja. Weißt du, Jessica, wenn der jetzt das in Kauf nehme, wenn du sagst, ich will nicht mehr mit dir zusammen sein, wenn du nicht sprichst, dann liebt er dich auch nicht mehr. Dann wär's der beste Beweis. Und dann müsstest du da durch. Weißt du? Ja, aber das verstehe ich nicht. Warum sagt er das mir dann ins Gesicht? Weil er feige ist. Weil, dazu bringen. Ach, weil die Leute, weil die meisten Menschen feige sind. Und das sagten. Und man eine Weile vielleicht auch taktiert. Vielleicht die Jessica noch ein bisschen so das Eisen im Feuer lässt und mit der anderen, man weiß es ja nicht so ganz genau und so weiter. Ich muss mal jetzt hier die Sendung eben kurz abschließen. Wir melden uns bei dir nochmal. Du legst auf und wir melden uns gleich nochmal. Ja, Jessica? Ja. Okay. Bis gleich, leg mal auf. Okay. Ihr Lieben, das war's für heute in der Technik Gunnel Blendin. Und morgen heißt unser Thema, ich schäme mich für meine Gedanken. Für welche Gedanken schämt ihr euch? Ab 0 Uhr könnt ihr anrufen. Um 1 Uhr beginnt die Sendung. Ich wünsche euch jetzt eine gute Nacht, eine schöne Nacht. Bis morgen, ciao.